Und jetzt kommen wir zur Apostelgeschichte 16, Vers 1 bis 5. Ich lese natürlich Vers 41 vom 15. Kapitel mit. Der überwindende Sieg Jesu oder der gute Sieg, können wir sagen, der sich gleich hier zu Beginn der zweiten Missionsreise offenbar gemacht hat. Paulus zog aber durch Syrien und Zilizien und stärkte die Gemeinden. Er kam aber gen Derbe und Lystra, und siehe, ein Jünger war da selbst mit Namen Timotheus, eines jüdischen Weibes Sohn, die war gläubig, aber eines griechischen Vaters. Der hatte ein gutes Gerücht bei den Brüdern unter den Lystranern und zu Ikonion. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen und nahm ihn und beschnitt ihn um der Juden willen, die an den Orten waren, denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. Wie sie aber durch die Städte zogen, überantworteten sie ihnen zu halten den Spruch, welcher von den Aposteln und den Ältesten zu Jerusalem beschlossen war. Da wurden die Gemeinden im Glauben befestigt und nahmen zu an der Zahl täglich. Die zweite Missionsreise begann ja mit großen Schwierigkeiten zunächst. Denn Paulus und Barnabas wollten ja diese Reise antreten. Der Herr hat es ihnen aufs Herz gelegt und ich denke mal zunächst dem Paulus aufs Herz gelegt. Und weil Barnabas bei der ersten Reise dabei war, lud er ihn ein, auch mitzukommen auf die zweite Reise, um einfach nach den Brüdern und Schwestern zu sehen, ob sie noch im Glauben geblieben sind. Das ist ja gar nicht selbstverständlich. Wir sehen das ja auch in unserer heutigen Zeit, wie viele vom einfachen, schlichten Glauben an Jesus Christus abdriften. Viele große Gedanken äußern sie, suchen viele Künste oder Ergänzungen zur Bibel oder eben auch neuen Gedanken lassen, unterstellen sie sich, nicht? Ihr habt das vielleicht auch gehört und gelesen, dass der Landesbischof im Norden unseres Landes ja zur Osterpredigt gesagt hat, Jesus ist gestorben und verwest wie alle anderen. Und dann denken die Leute natürlich darüber nach, hat der vielleicht sogar recht? Ja, das hat er so gepredigt. Das heißt, Jesus ist nicht leiblich auferstanden. Das haben wir noch gar nicht gewusst, wollen wir auch nicht wissen. Denn er ist leiblich auferstanden. Ja? Aber ich kenne diese Gedanken schon vor 30 Jahren, am Anfang unseres Glaubenslebens, haben Brüder aus der Baptistengemeinde mir sowas Ähnliches gesagt. Haben gesagt, er ist mit Geistleib nur auferstanden. Ne? Du kannst dich vielleicht entsinnen. Nicht mit dem Fleischleib. Doch, er ist mit dem Leib auferstanden, den Tod überwunden. Ja? Dieser Leib, der unser Leib ja doch von Sünde durchsetzt war und unsere Seele abhielt, mit Gott zu leben. Der musste bezwungen werden. Aber auch viele andere Gedanken beschäftigen uns manchmal. Aber es geht um den kindlichen Glauben. Es geht um das kindliche Vertrauen zu Jesus Christus, zu dem lebendigen Gott. Und wir hatten uns dann gesagt, manchmal die Stimme des Blutes schreit lauter als die Stimme des Heiligen Geistes in uns. Die menschlichen Verbindungen sind uns oft viel wichtiger als die Verbindung mit dem Heiland. Das merken wir auch manchmal in den Gemeinden. Nicht? Da sind Klüngel und Gruppen, die halten viel mehr miteinander zusammen als mit ihrem Heiland. Mit dem Heiland, mit dem eigentlich alle zusammenhalten sollten, in einer Einheit. Und da war es dem Barnabas ja auch so, er wollte unbedingt, dass sein Neffe dabei ist bei der zweiten Missionsreise, weil er ja auch am Anfang der ersten auch mitgenommen war. Nicht, weil dieser ausgesandt war, ausgesandt durch den Heiligen Geist waren nur Paulus und Barnabas, haben wir gelesen. Aber Barnabas nahm seinen Neffen dann auch noch mit. Ne? Und wir wissen ja, wohnte ja auch in Jerusalem, auch der Neffe, auch die Schwester von Barnabas, nicht? Petrus stand ja einst vor der Tür, nachdem er aus dem Gefängnis geführt war, vor dem Haus der Schwester des Barnabas. Und da war natürlich auch wieder Heimatklänge und Sehnsucht nach Hause, also wieder Stimme des Blutes. Und Johannes Markus, der hat auf der halben Missionsreise einfach den Drang gehabt, wieder nach Hause zu gehen. Mache ich nicht mit. Und das ist ja auch ein Zeichen, dass viele Christen nicht durchziehen, sondern sie haben dann so persönliche Wünsche und Freuden und die stellen sie dann oben an. Und das sagt Paulus, das geht nicht. Entweder du kommst ganz mit oder gar nicht. Und dann gab es diesen berühmten Streit zwischen Paulus und Barnabas, weil Barnabas darauf bestand, dass sein Neffe mitkommen sollte. Und Paulus sagt, das geht nicht. Wer nicht treu ist, den können wir nicht gebrauchen auf so einer wichtigen Reise. Wer nicht von A bis Z dabei sein will, sondern seine persönlichen Wünsche vorne anstellt. Und das ging so weit, dass Paulus und Barnabas voneinander schieden. Und dann haben wir uns ja gesagt, so wie es hier geschrieben steht, dass dann wohl Barnabas diesen seinen Neffen zu sich nahm und er zog einfach nach Zypern mit denen. Aber Paulus nahm Silas, der von Jerusalem gekommen war, um auch zu bestätigen, dass der Apostelkonzil das Richtige beschlossen hat. Den durfte er mitnehmen, denn Silas ging nicht wieder zurück nach Jerusalem, obwohl er das hätte gedurft von der Gemeinde von Antiochien, sondern er blieb da und er wusste nicht, warum er in Antiochia blieb. Aber der Herr hatte ihn bereits ausgesondert, dass er dann mit Paulus weiter zöge. Und darum steht hier geschrieben, dass Paulus Silas erwählte und sie zogen hin, der Gnade Gottes befohlen von den Brüdern. Das war bei Barnabas und seinem Neffen nicht gesagt worden. Und später lesen wir auch nichts mehr von den Tätigkeiten des Barnabas. Es war einfach, was die Aufgabe betraf, die ja eine berufene Aufgabe war, mit der war es zu Ende. Man spricht nur noch im Neuen Testament von ihm, ja, dieser Johannes Markus, das ist der Neffe von dem Barnabas, da kommt nur noch der Name Barnabas vor. Aber nicht mehr, was er getan hat, auch nicht, was er da in Zypern getan hat, das kommt alles nicht mehr vor. Deswegen, das ist uns ja eine Lehre gewesen, das haben wir uns gesagt, dass wir treu sein müssen, in allem. Wir gehören, wenn wir den Auftrag Jesu haben, seine Boten zu sein in dieser Welt ganz, ganz. Und in dieser Gesinnung zog nun Paulus mit Silas weiter. Und zwar, das Interessante ist dabei, dass sie über den Landweg dann nach Derbe und Lystra zogen, das heißt wieder in die Türkei hinein. Und genau zu diesem Ort, zu diesen Orten, die sie zuletzt besucht hatten bei der ersten Missionsreise und wo sie die größten Schwierigkeiten hatten, wo Paulus gesteinigt wurde in Lystra, da zog er wieder hin. Denn Gottes Geist in den Gläubigen überwindet, flieht nicht, sondern überwindet. So schreibt ja auch der Apostel Johannes, wir kennen dieses Wort in 1. Johannes 5, Vers 4. Wer ist der überwindet, wenn nicht die, die da glauben an Gott? Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Nicht wird, sondern hat. Und diese Offenbarung des Heiligen Geistes in Paulus und Silas bewegten sie voran, genau an diese Orte, wo sie die größten Schwierigkeiten hatten. Lystra war der schwierigste Ort, der Ort der Steinigung, man wollte Paulus töten. Aber gerade an diesen Orten zeigte sich die Wahrheit des Wortes Jesu, dass er ja auch zu seinen Jüngern in Johannes 16, Vers 33 schon sagte: In der Welt habt ihr Angst, aber seid doch getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und genau das fand man auch dort in Lystra wieder. Der Geist Gottes verklärte die Überwindungskraft in dieser Gemeinde in Lystra und auch in den Boten, die dorthin gesandt worden sind, um die Gläubigen zu stärken. Das heißt doch, selbst die gefährlichsten Orte der Welt müssen Segensorte werden. Die gefährlichsten Orte der Welt. Und wir denken dabei spontan an Syrien zum Beispiel oder an Nordkorea. Diese gefährlichsten Orte der Welt müssen Segensorte werden, weil Gott selbst dort wirkt in den Seinen. Die kann man nicht töten, die kann man nicht kaputt machen, den Geist Gottes kann man nicht kaputt machen. Das Leben kann man nicht auslöschen, was Gott dort wirkt. Und das ist mir eine große Lehre und auch Ermutigung, wenn ich das lese, dass genau der Apostel Paulus und Silas mit ihm an diese Orte geführt worden ist. Zuerst. Sie hätten ja auch sagen können, wir fangen wieder mal da an, wo wir schon angefangen hatten und dann gehen wir wieder reihum. Nein, sie gingen genau an diesen Ort. Diesem Überwindungssieg hatte der Apostel Paulus ja bereits zu Jerusalem bei dem Apostelkonzil erfahren. Er hatte gemerkt, dass alle Anklagen niedergeschlagen worden sind, nämlich man hatte ja doch die Gläubigen dort angeklagt in Antiochia, dass sie nicht beschnitten wären und sie könnten nicht das Heil erreichen, wenn sie sich nicht beschneiden ließen. Und er hatte aber erfahren, die Liebe Jesu siegt, nicht das Gesetz, sondern die Liebe Jesu. In dieser Glaubensgewissheit stärkten sie also die neu entstandenen Gemeinden. Wir kennen ja diesen Liedvers, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein wird die ganze Welt. Auch im Lukas-Evangelium in der Endzeitrede, Kapitel 21, Vers 15, sagte der Herr ja schon vorab zu diesen seinen Jüngern und den künftigen Boten, gleich was dort alles kommen mag. Ihr werdet zur Zeit und Stunde die richtigen Worte und die Weisheit bekommen. Dieser Weisheit sollen sie nicht widersprechen können. Und sie können nicht widerstehen dieser Weisheit. Und alle eure Widersacher, so in diesem Sinne, müssen zuschanden werden. Jetzt passierte dort etwas Wunderbares. Zu Beginn der neuen Missionsreise in Derbe und Lystra, dort lernte der Apostel Paulus einen jungen Mann kennen, namens Timotheus, sagen wir, Timotheus, ja, Timotheus. Gottes Weisheit ist für uns ja unbegreiflich, können wir sagen. Er hat immer für die Seinen vorgesorgt. Dieser Timotheus war ja der beste Mitarbeiter, den Paulus überhaupt haben konnte. Er schrieb später: Ich habe keinen, der so meiner Gesinnung ist wie dieser. Dieser, den kann ich euch empfehlen und den schicke ich zu euch. Und er setzt da hinzu, das ist das traurige Wort bei dieser Aussage im Philipperbrief, dass keiner so seiner Gesinnung ist. Sie suchen alle das Ihre. Damit meinte er auch die Christen. Die suchen ihr Privatleben. Aber dieser nicht. Der Timotheus sucht nicht sein Privatleben. Er ist meiner Gesinnung, allein dem Herrn zu folgen. Und den musste er dort treffen, genau an dem Ort, der so schwierig war zuvor. Dem letzten Ort der ersten Missionsreise, wo er gesteinigt werden sollte, der Apostel Paulus. Dort findet er das beste Werkzeug, den besten Mitarbeiter. Gottes Weisheit ist für uns da unbegreiflich. Er sorgt doch ständig vor. Dies war der Mann des Friedens, der Mann der Willigkeit, sich einsetzen zu lassen, wo Gott es wollte. Deswegen sein Name, ich habe das mal ein bisschen anders betont, Timotheus heißt übersetzt Ehre Gottes. Ehre Gottes. Ja, Theos, Gott, ja, Timotheus, Ehre Gottes. Er wurde ein Segenswerkzeug in dieser Region. Er ist schon aufgefallen als Bindeglied in den Gemeinden Derbe, Lystra, Ikonion. Und er war von allen gut angesehen. Man merkte, hier arbeitet der Geist Gottes in diesem jungen Mann. Er hatte zwar einen griechischen Vater und eine jüdische Mutter. Und weil er einen griechischen Vater hatte, war Paulus so geführt, dass er um der schwachen Gläubigen willen diesen Timotheus beschneiden ließ, um der Juden willen. Ja, er wollte dem Juden ein Jude sein und er wollte einfach im Vorfeld diesem Streit aus dem Wege gehen. Denn es ging ja gerade in Jerusalem um die Beschneidung. Er ließ ihn nicht deswegen beschneiden, weil Timotheus dadurch selig geworden wäre, sondern einfach, damit der Weg der Mission freier wird. Man tut ja manches. Man nimmt manche Lasten als Christ auf sich, um dem anderen schon im Vorfeld seine Fragen oder seine Ablehnungen zu nehmen. Und das hat der Apostel Paulus auch getan. So wie es ja auch schreibt im Römerbrief, ich esse lieber kein Fleisch, wenn ich dem anderen ein Anstoß werde, dann esse ich in seiner Gegenwart überhaupt kein Fleisch. Ich habe die Freiheit zum Verzicht. Ich habe die Freiheit, dem Nächsten zu dienen. Er wollte nicht, dass das Evangelium in irgendeiner Weise abgelenkt oder geschwächt wird. Auch der Name seiner Mutter von Timotheus, Eunike, bezeichnet das wunderbare Wirken Gottes. Denn Eunike heißt guter Sieg. Guter Sieg. Ehre Gottes, guter Sieg. Das alles kam dem Apostel Paulus dort entgegen an dem schwierigsten Ort, den er in seiner ersten Missionsreise erlebt hatte. Not und Verfolgung im Leben der Gläubigen bedeuten doch nicht, dass sie weichen müssen und zum Schweigen verurteilt sind, sondern besonders in der Hoffnung auf den offenbar werdenden Sieg stehen sollen. Wir müssen nicht weichen, wenn Schwierigkeiten auftreten. Gerade an diesen Orten, wo der größte Widerstand ist, da will der Herr am meisten segnen und hält für uns Segen bereitet, wenn wir diesen Ort einnehmen, wenn wir uns diesen Dingen stellen. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagte ja nicht umsonst in Kapitel 10, Vers 39, wir, die wir Jesus Christus aufgenommen haben, sind nicht von denen, die da weichen. Wir sind nicht von denen, die da weichen. Und das ist auch ein Wort, so möchte ich mal sagen, für unsere heutige Zeit in der allgemein christlichen Bewegung. Wer da an der biblischen Aussage noch festhalten will, gehört zu denen, die nicht weichen. Und das muss man heute sehr stark. Man kann ja auch nachlesen, wie das so im kommenden Jahr, 500 Jahre Reformation, geschieht. Da wird nicht etwa die Reformation gefeiert in dem Sinne, dass man zurück zur Bibel gefunden hat, sondern da geht es mehr um den ökumenischen Zusammenschluss zwischen katholisch und evangelisch, zwischen Rom und diesen evangelischen Kirchen. Aber es gibt auch von den anderen, von den Bibelgläubigen im nächsten Jahr so manch eine Veranstaltung, die da darauf hinweist, dass die Bibel allein Gottes Wort ist. Bruder Nestvogel ist einer der Vorreiter. Und da freue ich mich auch darüber. Er wird in Wittenberg diese Zusammenkunft mit vielen anderen auch durchführen, um einfach zu zeigen, die Reformation war richtig, bis auf den heutigen Tag brauchen wir das. Wir sind nicht von denen, die da weichen und verdammt werden, sondern von denen, die glauben und die Seele erretten. Timotheus wurde vom Herrn ein Bindeglied zwischen den Gemeinden Lystra, Ikonion, Derbe, durch dass dadurch die Gemeinde im Frieden leben konnte, im Frieden auferbaut werden konnte. Ein gutes Gerücht beziehungsweise eine gute, segensreiche Art, die andere mitbekommen, ist eine Evangelisation. Es sind ja nicht die Worte, die wir immer sagen, sondern wie wir sie sagen und wie wir vor allen Dingen selber leben. Das haben wir persönlich oft festgestellt. Worte lässt man schnell raus. Aber die Leute, die haben dann geguckt, wie wir leben. Manchmal haben sie uns einen Anranzer gegeben. Ja, du guckst mich ja überhaupt nicht an, wenn du mit mir redest, drehst mir mal den Rücken zu. Herr Anna, ach, ist mir gar nicht aufgefallen. Das wurde beobachtet, die Haltung, nicht die Worte gehört. Ja, und das ist sehr wichtig, deswegen der Timotheus, der hatte ein wunderbares Gerücht in dem, dass man einfach ihm abnahm, was er sagte. Er hatte bei allen ein gutes Gerücht. Daran erkennen wir, wie wichtig unser Wandel in unserer Umgebung ist. Der geistliche Wandel zieht Menschen zu Jesus und verbindet auch untereinander, erweckt Vertrauen. Der geistliche Wandel, nicht die geistlichen Worte, sondern der geistliche Wandel. Darum hat der Herr Jesus einmal gesagt, auch über die Pharisäer, ja, was sie zitieren da aus Mose, das tut, aber was die machen, das tut nicht. So wie die leben, macht das bloß nicht. Denn das ist nicht richtig. Sie sagen es zwar, aber sie tun es nicht. Und deswegen bei Timotheus war das ganz anders. Ja? Durch seinen Wandel gab er das Zeugnis, dass Jesus Christus wirklich der erneuernde Herr, das neue Leben ist. Und schaffte die Verbindlichkeit unter den Gläubigen dadurch. Sie schauten auf ihn, sie hörten auf ihn. Und ob das in Derbe oder in Lystra oder Ikonion war, dadurch, sie fanden das einfach geistlich in Ordnung und fanden als Gemeinden auch zusammen. Darum steht auch im Buch der Sprüche, lesen wir uns das mal in diesem Zusammenhang, in Kapitel 16, Vers 7. Wenn jemandes Wege dem Herrn wohlgefallen, dann macht er auch seine Feinde mit ihm zufrieden. Zufrieden, ein wunderbares Wort. Der geistliche, geheiligte Wandel mit Jesus Christus bricht dem Widersacher die Speerspitze ab und gibt schlussendlich dann der Widersacher seinen Widerstreit auf, weil er ja gar nicht zum Zuge kommt. In Sprüche 22 lesen wir dann auch, Vers 1, ein guter Ruf ist köstlicher als großer Reichtum. Ein guter Ruf, das bedeutet doch, ein guter Ruf ist stärker als die materielle Macht, die man ausüben kann. Und im Prediger 7, Vers 1 steht auch, ein guter Ruf ist besser denn eine gute Salbe. Mit anderen Worten, ein guter Ruf ist segnend und heilend für den Nächsten. Einfach, weil er sich dann geborgen fühlt. An dem Timotheus zum Beispiel, wenn wir den sehen, geht es uns irgendwie gut. Das möchten wir auch. Da wird die Seele gesund, wenn wir das auch so tun, wie er es durch Jesus zugelassen hat. Um also ein Zeuge der Überwindung des Bösen, der Sünde, des Todes zu sein, soll unser Wandel keinen Anstoß geben zum Bösen, sondern besonders der Wandel, und dann kommen die Worte hinzu, so wie es Petrus schreibt in seinem Brief, so oft man euch dann fordert, Zeugnis zu geben von der Hoffnung, die in euch ist, weil man ja sieht, ihr habt eine, man sieht es an eurem Leben, dann sagt, wo es herkommt. Also erst das Leben und dann die Worte, nicht umgekehrt. Erst die Worte und dann das Leben. Ja? Erst das Leben und dann die Worte. Das Bleiben in der Liebe, dem Frieden und der Dankbarkeit dem Herrn gegenüber, gibt dem Nächsten glaubwürdige Hoffnung, dass auch sein Leben verändert werden kann. Glaubwürdige Hoffnung. Reden dennoch, obwohl die Menschen das Gute sehen, reden die Menschen dennoch übel von uns, dann müssen sie daran lügen. Und das soll auch uns wiederum nicht stören. Den Apostel Paulus hat es nicht gestört. Gar nicht. Der Herr Jesus sagte ja hier in Matthäus 5, Vers 11, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles wider euch. Das heißt, sie sehen zwar, dass ihr anders lebt und eigentlich sehen sie, dass ihr besser lebt als die Gottlosen und doch reden sie übel über euch, dann seid ihr selig, seid fröhlich und getrost. Es wird euch im Himmel belohnt werden. Also Paulus hat man ja auch so viel Negatives nachgesagt, aber sie mussten sehen, dass er in Liebe handelte. Und die, die ihm dennoch Übles nachsagten, den bekam es nicht gut, aber Paulus blieb im Sieg. Unsere Hoffnung in Jesus Christus, und das können wir auch anhand dieses kurzen Abschnittes sehen, wird immer auf den Prüfstand gestellt. Wir werden geprüft, wir werden ausprobiert. Es soll sichtbar werden, ob wir wirklich mit Jesus leben, ob unsere Hoffnung wirklich ihm gehört, ob wir wirklich alles von ihm erwarten, ob er wirklich der Herr unseres Lebens sein kann oder ob wir wieder schwankend geworden sind, ob wir abgewichen sind. Wir lesen das ja in den Sendschreiben in der Offenbarung. Da sagt der Herr ja vieles. Ja, ja, ihr wart mal da am Anfang, aber schaut mal jetzt, die erste Liebe ist weg. Das müssen wir mal prüfen. Wir müssen euch mal anlaufen lassen, dass ihr das merkt, damit ihr zurückkehrt. Solche Situationen musste der Apostel Paulus hier auch erleben, aber andere konnten daran sehen, ja, er ist dabei geblieben. Silas ihm zur Seite und Timotheus nun auch noch. Später schrieb auch Paulus an Timotheus diese bedeutenden Worte über einen wahren Diener Christi in 1. Timotheus 3, Vers 7. Dieser wahre, gute Diener, Jesu, er muss auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, auf dass er nicht falle dem Lästerer in Schmach und Strick. Er muss ein gutes Zeugnis haben von den Menschen, die um ihn herum sind. Sie müssen erkennen können, hier ist jemand, der Jesus folgt, der ein anderes Leben führt. Ist uns sehr bewusst, wir leben auch in einem Haus, das wohnen verschiedene Menschen, verschiedene Prägungen von Menschen. Es ist uns ein Gebet, dass sie sehen, dass unser Leben anders ist. Manchmal sickert so ein Zeugnis durch, dann sagen sie das auch. Ja? Ist nicht immer so. Aber auch wenn sie es nicht sagen, muss es uns Gebetsanliegen sein, dass sie erkennen, ja, die Schmidts sind da irgendwie anders. Und es ist gut so. Ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind. Ja, nochmal diese Zitat aus Philipper 2, 19 bis 21, was ich schon vorweggenommen habe, wo ja der Apostel Paulus dann über diesen Timotheus, den er dort kennengelernt hat, in Lystra, den er mitgenommen hat, schrieb an die Philippa: Ich hoffe in dem Herrn, dass ich Timotheus bald werde zu euch senden, dass ich auch erquickt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe keinen, der so gar meines Sinnes sei, der so herzlich für euch sorgt, denn sie suchen alle das ihre, nicht, was Christi Jesu ist. Also eine wunderbare Begegnung gleich am Anfang der zweiten Missionsreise, nachdem ja Paulus diese schwierige Situation mit Barnabas durchmachen musste. Ein Mann, der eigentlich berufen war, ausgesondert durch den Heiligen Geist, der zog einfach nicht mehr kindlich mit, sondern hatte seine Privatwünsche, die er gerne noch mit einbringen wollte. Und nun fand aber der Apostel einen, der willig war, jeden Weg mit dem Heiland zu gehen. Die Liebe zu allen, noch ein Punkt. Paulus beschnitt also Timotheus um der Juden willen, obwohl ja Paulus und Silas gerade die Meinung der Apostel zu Jerusalem in die örtlichen Gemeinden brachten, dass die Beschneidung nicht nötig war zum Seelenheil. Wir könnten sagen, widerspricht sich denn nicht das? Widerspricht sich nicht das Handeln des Paulus mit dieser Entscheidung, die zu Jerusalem erwirkt worden ist im Gebet? Nein. Paulus will alle für Jesus gewinnen. Wir könnten ja zum Beispiel sagen, auch der Hatzentäler hätte ja nicht so einen Zopf wie die Chinesen tragen müssen. Hätte er nicht, aber hat er. Damit er gleich im Vorfeld mal das Fremdeln wegnimmt, sondern ich bin einer von euch und ich darf euch jetzt das Evangelium sagen. Ja, das ist das, was im 1. Korinther 9, Vers 20 auch Paulus sagte, den Juden bin ich geworden wie ein Jude, auf dass ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden wie unter dem Gesetz, auf dass ich die, so unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi, auf dass ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich geworden wie ein Schwacher, auf dass ich die Schwachen gewinne. Ich bin jedermann allerlei geworden, auf dass ich allenthalben ja etliche selig mache. Also der Tenor seiner Handlung war einfach, ich will die Menschen für Jesus gewinnen. Und das soll kein Stolperstein sein, dass Timotheus unbeschnitten ist und sich die Leute darüber aufregen und gar nicht mehr zuhören, was ich vom Evangelium zu sagen habe. Wir wissen, in Jerusalem wurde Paulus ja dann verleumdet und da ist man ihn ja angegangen, weil er angeblich einen Heiden mit auf den Tempelplatz und zum Tempel gebracht hat, was ja gar nicht stimmte. Aber um diesem aus dem Weg zu gehen, sie mussten lügen, dass sie keinen Anstoß nehmen, ließ er eben Timotheus beschneiden. Und das ist das Wort des Herrn Jesus in Matthäus 10, Vers 16, wo er zu den Jüngern sagte, seid klug wie die Schlangen, ohne falsch wie die Tauben. Seid klug wie die Schlangen. Die zweite Missionsreise begann also mit der Bestätigung, dass der Auftrag, Jesu in alle Welt zu gehen, das Evangelium zu verkündigen und die Menschen zu Jüngern zu machen, in allen Stücken bereits vorbereitet ist und durchführbar ist. Das macht mich persönlich auch immer wieder froh und erquickt mich. Wir haben keinen Auftrag, den wir selber zubereiten müssen und den wir kämpferisch durchführen müssen, sondern wir haben einen Auftrag, der schon zubereitet ist, und wir dürfen im Namen Jesu einfach den Weg beschreiten. Wir kommen immer auf fertige Wege. Wir müssen keine Wege bahnen, sondern Jesus ist der Weg und er hat den Weg gebahnt. Das erinnert mich dann auch immer an diese Worte nach der Auferstehung Jesu, dass er ja sagte, wenn ich dann auferstanden bin, gehe ich vor euch her nach Galiläa. Und in einem anderen Wort, wer mir dienen will, der soll da sein, wo ich bin. Jesus folgt also nicht uns nach auf unseren Wegen, sondern wir folgen ihm nach auf seinen Wegen. Und da sind wir immer gesichert. Da sind wir immer gesichert. Der Satan erringt immer nur Scheinsiege. Das müssen wir auch für uns erkennen. Den wirklich echten Sieg behält immer der Herr. Immer Jesus Christus. Das andere sind Scheinsiege. Denn der Satan ist besiegt. Er tut nur so, als ob er noch etwas bei uns ausrichten kann. Und wenn wir ihn beachten und darauf eingehen, dann fühlen wir uns niedergeschlagen. Aber wenn wir auf Jesus blicken, dann werden wir weitergeführt. Er ist und bleibt der Sieger. Wir sind berufen, den guten Sieg, Eunike, ich erinnere nochmal, Eunike, guter Sieg, zu erfahren und stets auch zu erwarten. Das ist der Sieg, der nicht durch menschliche Gewalt, sondern durch Gottes Führung offenbar gemacht wird. Schon als Mose das Volk Israel aus Ägypten führen sollte und die Plagen ja nun alle vorbei waren und endlich die Ausreise ermöglicht worden ist nach dem Passa, stand er mit dem herausgeführten Volk am Roten Meer. Und dann sahen sie plötzlich, dass der Pharao, der sie erst hat ziehen lassen, mit seinen Reitern ankam. Und nun hatten alle Furcht, jetzt wird er uns doch töten. Was lesen wir da in 2. Mose 14, Vers 13? Mose sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, werdet ihr nimmermehr sehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Das ist so. Gott wirkt für die Seinen schon vorab. Bevor sie also durch das Rote Meer dort gingen, hat der Herr schon mal den Weg frei gemacht. Dann brauchte Mose nur noch den Stab hochheben und dann teilte sich das Meer und sie gingen alle trockenen Fußes hindurch. Gott hat das schon gemacht. Er hat ja gewusst, dass der Pharao dort kommt mit seinem Heer. Aber er ließ ihn auch kommen, um ihn dort zu schlagen, damit das Volk sieht, die haben gar keine Macht mehr, die tun bloß so. Die sind schon besiegt. Ihr werdet stille sein. Oder denken wir an das Segenswort, was den Gläubigen dieser Erweckungsgemeinde in der Offenbarung auch zugesprochen worden ist. In Offenbarung 3, Vers 8. Siehe, ich habe vor dir, sagt der Herr, eine offene Tür gegeben. Niemand kann sie zuschließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort behalten und hast meinen Namen nicht verleugnet. Darum, sagt der Herr, schließe ich die Tür auf. Du musst die gar nicht aufschließen. Ich schließe die auf und die kann keiner zuschließen, auch wenn jemand sich aufmachen will, um die zuzuschließen. Das kann der nicht. Das müssen wir mal so ganz einfach und schlicht für uns in Anspruch nehmen. Der Teufel ist besiegt. Er ist in Wahrheit, wir können das mit unseren menschlichen Worten sagen, nur ein Schaumschläger, ja, der da so rumrührt und tut, als ob er noch was ausrichten kann. Nein, er kann nichts mehr an uns ausrichten. Wir gehören dem Herrn und der Herr hat gesagt, niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Auch der Teufel kann er machen, was er will. Deswegen sollten wir nicht versuchen, mit dem Teufel zu kämpfen. Ihr werdet stille sein. Das mache ich. Ja, und dann wird vieles viel leichter in unserem Leben. Noch ein letztes. Je größer die Not, desto stiller müssen wir vor Gott sein. Frucht und Wachstum entsteht dann in unserem Leben. Durch diesen guten Sieg, Eunike, konnten Paulus, Silas und Timotheus nicht nur die Unruheregion mit dem Evangelium segnen, sondern auch weitere Gemeinden beim Aufbau beim Aufbau dienen und ihnen helfen, den Aufblick zum Herrn zu behalten. Und diese Gemeinden, die entstanden waren und neu entstanden sind, wurden gefestigt im Glauben und erfuhren dann auch zahlenmäßigen Zuwachs. Denn das sieht man ja. Man sieht, ob eine Gruppe da ist, die was Besonderes hat. Zu der will man dann plötzlich auch gehören. Das kann man sehen. Friede, Glaubenssieg, Freiheit in Christus gehören zusammen. Und diese sind getragen von der Liebe Gottes im Heiligen Geist. So überbrachten also auch Paulus und Silas die Botschaft von Jerusalem, die Botschaft, dass allein der Glaube an Jesus Christus sie selig macht, und sie gingen darauf ein, sie wurden froh, sie zeigten die Freiheit in Christus und konnten dadurch Menschen einladen. Das soll auch uns immer wieder neu beschäftigen, dass wir einen vollkommenen Sieg in Christus haben und diesen auch leben dürfen, weil wir frei sind. Und der Herr wird seinen Sieg selber bestätigen und Menschen herzurufen. Soweit zu diesen paar Versen aus dem 16. Kapitel der Apostelgeschichte.